Er ist sonst ein anständiger Kerl. Anständig schon. Aber er benimmt sich hässlich. Ärgern Sie sich nicht. Er wird sich schon bessern. Vielleicht ist etwas dazwischen gekommen. Vielleicht hat er einen Unfall gehabt. Das fehlte noch. Da kommen Sie wie gerufen. Was ist passiert? Wir haben ausgemacht, wir treffen uns um 14 Uhr.